Okay. Let's turn to Revelation chapter 1. Gehen wir in Offenbarung Kapitel 1. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for the end of this year. Vater im Himmel, danke für das Ende dieses Jahres. And we thank you that we can be here tonight. Wir danken dir, dass wir heute hier sein können. In memory of what happened in Southeast Asia. Im Gedenken an das, was in Südostasien passiert ist. We are in prayer tonight. Und wir sind im Gebet heute and Abend. Our thoughts are with these people. Und unsere Gedanken sind bei jenen Leuten. We ask you to speak to our hearts through your word. Wir bitten dich, zu unseren Herzen zu sprechen durch dein Wort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like you to look at Revelation chapter 1. Schaut bitte Offenbarung Kapitel 1. Starting with verse 17. Vers 17. And when I saw him, speaking of Jesus. Und als ich ihn sah, und da spricht hier von Jesus. This is the resurrected Jesus. Der auferstandene Jesus. I fell at his feet as a dead man. Fiel ich zu seinen Füßen wie tot. And he laid his right hand upon me, saying. Und legte seine rechte auf mich und sprach. Do not be afraid. Fürchte dich nicht. I am the first and the last. Ich bin der Erste und der Letzte. And the living one. Und der Lebendige. And I was dead. Und ich war tot. And behold, I am alive forevermore. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. And I have the keys of death and Hades. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Go to chapter 2. Geht zu Kapitel 2, Verse 11. Vers 11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Now turn to Revelation chapter 20. Offenbarung Kapitel 30. 20. Revelation chapter 20. Offenbarung 20. Starting with verse 11. Vers 11. And I saw a great white throne. Und ich sah einen großen weißen Thron. In the Hebrew, in the Greek it reads Thronen Megan Leukon. Im Griechischen steht da Thronen Megan Leukon. It's a throne great and white. Ein Thron groß und weiß. I saw a throne great and white and him who sat upon it. Ich sah einen Thron, der war groß und weiß, und den, der darauf saß. From whose presence earth and heaven fled away. Vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. And no place was found for them. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. I saw the dead. Und ich sah die Toten. The great and the small. Die Großen und die Kleinen. Standing before the throne. Vor dem Thron stehen. And the books were opened. Und Bücher wurden geöffnet. And another book was opened. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Which is the book of life. Welches das des Lebens ist. And the dead were judged from the things that were written in the books. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. According to their deeds. Nach ihren Werken. And the sea gave up the dead. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Of the oceans. Das spricht über die Ozeane. This literally speaking of the oceans of the world. Das steht buchstäblich für die Ozeane der Welt. It applies very much to the situation right now in Southeast Asia. Und das lässt sich sehr gut anwenden auf die Situation jetzt in Südostasien. The sea gave up the dead which were in it. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren. And death and Hades gave up the dead which were in them. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Now death here speaks of the physical death. Hier das Wort Tod steht für den physischen Tod. And Hades speaks of the place of departed spirits. Und Hades spricht von dem Ort, wo die dahingeschiedenen Geister sind. So we see the physically dead that died in the seas. So sehen wir die physisch Toten, die in den Meeren gestorben sind. The physically dead that were buried in the earth. Die physisch Toten, die in der Erde begraben wurden. And then we see the dead who are dead in the sense that their spirit is now separated from their body and they are in the place of departed spirits. Und dann sehen wir die Toten, die in dem Sinne tot sind, dass ihr Geist vom Körper geschieden, getrennt wurde und ihr Geist jetzt an einem Ort ist. Ja. Three deaths here. Es gibt drei Tode hier. Those that are dead in the sea. Die, die im Meer gestorben sind. Those that are dead in the earth. Die, die in der Erde gestorben sind. And the spirits that are departed from these bodies. Und die Geister, die von jenen Leibern getrennt wurden. Who are beneath the earth. Die unter der Erde sind. In Hades. Im Hades. Which is the place of departed spirits. Welcher der Ort für die gestorbenen Geister ist. And they were judged, every one of them, according to their deeds. Und jeder wurde nach ihren Werken gerichtet. And death and Hades were thrown into the lake of fire. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. This is the second death. Dies ist der zweite Tod. The lake of fire. Der Feuersee. In Revelation chapter 2. In Offenbarung Kapitel 2. Said. Steht. Regarding the second death. Was den zweiten Tod betrifft. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Verse 11. Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. The death that we know. Der Tod, den wir kennen, is when our soul separates from our body. Ist, wenn unsere Seele von unserem Leib getrennt wird. And then we look at the body. Und dann schauen wir auf den Körper. And we say this person is dead. Und wir sagen, diese Person ist tot. But the person is not dead. Aber die Person ist nicht tot. In the sense that they no longer exist. In dem Sinne, dass sie jetzt nicht mehr existieren. Their soul has been separated from their body. Die Seele ist vom Leib getrennt worden. So we look at the body and say the body is dead. Wir schauen also auf den Körper und sagen, der Körper ist tot. Which is true. Das stimmt. This is the first death. Das ist der erste Tod. But this is not the death to fear. Aber den Tod brauchen wir nicht zu fürchten. In Hebrews 2:13, in Hebräer 2:13, it says that this physical death, steht, dass dieser physische Tod, holds us in fear our whole life. Uns unser ganzes Leben in Furcht versetzt. But Jesus came to destroy death. Aber Jesus kam, um den Tod zu zerstören. In 1 Corinthians chapter 15, in 1. Korinther Kapitel 15, it speaks about the Lord's return. Steht über die Wiederkunft des Herrn. And how he conquers death. Und wie den Tod überwindet. It says in verse 51. In Vers 51. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. It says, "Behold, I show you a mystery." Siehe, ich zeige euch ein Geheimnis. I tell you a mystery. We shall not all sleep. Wir werden nicht alle entschlafen. That means not all of us are going to experience the separating of our soul from our body. Das heißt, nicht alle von uns werden die Trennung von Seele und Körper erleben. Sleeping here speaks of the physical body sleeping in the earth. Das Schlafen hier steht für den körperlichen Leib, der in der Erde schläft. Or in the sea. Oder im Meer. Depends where you died. Von abhängig, wo du gestorben but bist. This is not all of us will experience this. Aber nicht alle von uns werden das erleben. Not all of us are going to have a funeral. Nicht jeder von uns wird ein Begräbnis haben. But we shall be changed. sondern wir werden verändert, verwandelt. We shall all be changed. Wir werden aber alle verwandelt. This is speaking of the moment when the Lord returns. Das spricht von dem Zeitpunkt, an dem der Herr zurückkehrt. Imagine these people who are growing really old. Könnt ihr euch vorstellen, manche Leute, die ganz alt werden? This person is like 92. Da ist jetzt einer 92. 96. 96. And then da da da da da da, the trumpet sounds. Und dann erschallt die Posaune. And I'm sure it'll be a little bit more authoritative than that. Und ich glaube, die wird ein bisschen überzeugender sein als das. It's gonna be like whoa. It's gonna sound like so wird sie klingen. That's a trumpet. Überwältigend, wie eine Posaune. In a moment, in the twinkling of an eye. In einem Nu, in einem Augenblick. At the last trumpet. Bei der letzten Posaune. For the trumpet will sound. Denn Posaunen wird es. And the dead will be raised imperishable. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich. And we shall be changed. Und wir werden verwandelt werden. Two sets of people. Zwei Arten von Leute. Those that died, whose bodies are in the ocean or in the earth, wie die sterben und ihr Körper liegt im Meer oder in der Erde. Even if they were eaten by a shark 1500 years ago, auch wenn sie vor 1500 Jahren von einem Hai gefressen wurden, they're in the sea. Sie sind im Meer. Unless the shark was caught, außer der Hai wurde and gefangen eaten by humans, und dann von Menschen in the earth. Gefressen, dann ist er jetzt in God der Erde. Knows where everybody is. Aber Gott weiß, wo jeder ist. That's why he's God. Darum ist er ja Gott. Okay. The dead will be raised imperishable. Die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. And that means their souls which are in heaven with God right now. Und das bedeutet, dass ihre Seelen, die im Moment im jetzigen Zeitpunkt mit Gott sind, he returns with them. Er kommt mit ihnen zurück. In the clouds of the air. In den Wolken in der Luft. 1 Thessalonians chapter 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. In the clouds, in den Wolken, with their souls, mit ihren Seelen, the trumpet sounds, die Posaune erschallt, and God, who knows the whole DNA structure of every person who ever lived, und Gott, der die ganze DNA Struktur kennt von jeder Person, die je gelebt hat, pulls back their elements. Sammelt ihre Elemente zusammen. Doesn't need the exact same elements. Er braucht ja nicht die exakt dieselben Elemente. Because what happens if, you know, if somebody was eaten by a shark and then someone ate the shark, then two people had the same elements. Was passiert jetzt, wenn jemand vom Hai gegessen wurde und jemand anderer, ein Mensch, den Hai gegessen hat, dann hätten die beiden Menschen die gleichen Elemente. Na warte mal, die gehören zu ihm. No, they were his first. Nein, die gehörten ihm zuerst. I had them first, so they belong to me. Ich hatte sie zuerst, also gehören sie mir. Leaves me without a hand. Was mache ich dann ohne Hand? No, the same. God will use the same elements. Gott wird dieselben Elemente verwenden. My body changes every 7 years anyway. Mein Körper verändert sich sowieso alle 7 Jahre. Not one cell is the same that they say after 7 years. Sie sagen, dass nicht eine Zelle die gleiche bleibt, gleich bleibt. And I'm still the same person. Und ich bin trotzdem noch dieselbe Person. God will raise the dead. Gott wird die Toten auferwecken. For perishable must put on imperishable. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. And this mortal must put on immortality. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. But when this perishable will have put on the imperishable, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen, and this mortal will have put on immortality, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, then will come about the saying. Dann wird das Wort erfüllt werden. That is written. Das geschrieben steht. Death is swallowed up in victory. Verschlungen ist der Tod in Sieg. O death, where is your victory? Wo ist, o Tod, dein Sieg? O death, where is your sting? Wo ist, o Tod, dein Stachel? The sting of death is sin. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. The power of sin is the law. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Don't be afraid, John. Hab keine Angst, Johannes. I am the Alpha and the Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. The beginning and the end. Alpha und Omega. I was dead. Ich war tot. Yeah. My body and my soul were separated. Mein Körper und meine Seele waren getrennt. My body was in a grave for 3 days. Mein Körper war 3 Tage lang in einem Grab. I know all about death. Ich kenne mich aus beim Tod. But I am alive. Aber ich lebe. And forevermore. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. And und I have the keys. Ich habe die Schlüssel to death. Zum Tod and Hades. Und Hades. Jesus Christ destroyed death. Jesus Christus hat den Tod zerstört. When he rose from the dead. In dem Moment, wo er von den Toten auferstanden ist. After dying for our sin. Nachdem er für unsere Sünden gestorben ist. Now I went to the internet today. Ich war heute im Internet. I got some information. Und habe ein paar Informationen bekommen. There's just over 6,480,000,000 people on the earth today. Es gibt heute 6 Millionen? 6 billion. 6 Milliarden 480 Millionen? Yeah, over this. Und in, mehr. In the year 2005, we will go over 6.5 billion people on the earth. Im Jahr 2005 werden wir über 6,5 Milliarden Menschen werden. In the year 2010, im Jahr 2010, we will go over 7 billion people on earth. Werden wir mehr als 7 Milliarden Menschen sein auf der Erde. The population is increasing 180 people every minute. Pro Minute vergrößert sich die Bevölkerung um 180. 180 people per minute. 180 Leute pro Minute. 10,800 people per hour. 10,800 pro Stunde. 260,000 people per day. 260,000 Menschen pro Tag. The death rate is about 90 people per minute. Die Todesrate liegt bei 90 pro Minute. That means by the time the service is ended. Das bedeutet, bis wir zum Ende des Gottesdienstes kommen. Or by the time we reach midnight from right now. Oder von jetzt bis zu Mitternacht. Over 5,400 people will die on earth. Sind über 5,400 Menschen pro Stunde gestorben auf der Erde. And by this time tomorrow. Und um diese Zeit morgen. Over 180,000 people will have died on earth. Werden über 180,000 Menschen gestorben sein. From just normal death. Einfach natürlichen, you know, Todes. Just without these kind of cataclysmic things. Ohne Katastrophen. Now, if the population is any Gerald for this one. If the population is increasing, Gerald. Gerald, wenn sich die Bevölkerung vermehrt. At 180 people per minute. 180 pro Minute. And the death rate is 90 people per minute. Und die Todesrate 90 pro Minute ist. What's the birth rate? Was ist die Geburtenrate? Right. So we got about 270 new people being born every minute. 270 neue Menschen werden pro Minute geboren. That's over 16,000 people being born every hour. Das heißt pro Stunde über 16,000 Menschen. And that means it's almost 400,000 people being born every day. Das heißt pro Tag werden fast 400,000 Menschen geboren. Do you realize that the amount of people that have been lost in this tragedy? Seht ihr, dass die Anzahl der Menschen, die in dieser Tragödie verloren gegangen sind? That amount of people will be born within 12 hours. Diese Anzahl von Menschen werden innerhalb von 12 Stunden geboren. We're talking a lot of people. Das sind sehr viele Menschen. The second death is the death we need to fear. Was wir fürchten müssen, ist der zweite Tod. Not the first death. Nicht der erste Tod. I can guarantee one thing. Ich kann euch eins garantieren. I don't know why that happened. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. I'm not God. Ich bin nicht Gott. But I can guarantee one thing. Aber eins kann ich garantieren. Every single person. Jede einzelne Person, that died, die gestorben ist, had an angel waiting for them. Auf die hat ein Engel gewartet. At least one angel. Mindestens ein Engel. Matthew chapter 18 verse 10. Matthäus 18 Vers 10. Children have guardian angels. Kinder haben Schutzengel. And I am sure. Und ich bin mir sicher. I'm more than sure. Mehr als sicher. That God is far more moved in his heart by tragedy than we are. Dass Gott viel mehr unter Tragödien leidet als wir. And I'm sure that the angels were prepared. Und ich bin mir sicher, dass die Engel vorbereitet waren. And we don't know what happened in the unseen world. Und wir wissen nicht, was in der unsichtbaren Welt sich abgespielt hat. We don't know how many of these children saw their angels even before they died. Wir wissen nicht, wie viele der Kinder ihren Engel gesehen haben, noch bevor sie starben. We don't know. Das wissen wir nicht. What we do know for sure, was wir ganz sicher wissen, is that there is a lot, there is a God is moving, dass Gott Dinge in the hearts of many, in den Herzen von vielen, to bring aid to this part of the world, um Hilfe zu bringen in diese Region der Welt. I would imagine that the gospel, ich kann mir vorstellen, dass das Evangelium regarding the second death, in Bezug auf den zweiten Tod, will so penetrate this region, diese Region so durchdringen wird, by the opportunity that has been given us to express God's love through Christ to these people. Durch die Gelegenheit, die uns gegeben wurde, Gottes Liebe durch Jesus Christus auszudrücken, jenen Menschen gegenüber. The second death, der zweite Tod, is after I am reunited with my physical body, kommt nachdem ich mit meinem physischen Leib wieder vereint bin. And everyone who died in history, und jeder, der in der Geschichte der Menschheit gestorben ist, according to John chapter 5, nach gemäß Johannes Kapitel 5, will be reunited to their physical body. Wird mit seinem physischen Leib wieder eins werden. Everyone will rise from the dead. Jeder wird von den Toten auferstehen. John chapter 5 verse 28. Johannes 5 Vers 28. Do not marvel at this. Wundert euch darüber nicht. Don't marvel. Wundert euch nicht. This is going to sound so crazy. Das wird jetzt so verrückt klingen. You're going to say, what? Ihr werdet sagen, was? Are you kidding me? Machst du Späße? How is that possible? Wie ist das möglich? The Lord says, don't marvel. Der Herr sagt, wundert euch nicht. For an hour is coming. Denn es kommt die Stunde, in which all, in der alle, who are in the tombs, die in den Gräbern sind, shall hear his voice, seine Stimme hören, and shall come forth, und hervorkommen werden, those who did good deeds, die das Gute getan haben, to a resurrection of life, zur Auferstehung des Lebens, those who committed evil, die aber das Böse verübt haben, to a resurrection of judgment, zur Auferstehung des Gerichts. Now keep that in mind for a second. Go back to Revelation 20 and we'll start to close. Behaltet das im Hinterkopf und wir gehen zurück in zur Offenbarung. The white throne judgment. Das weiße Throngericht. All these people from history standing before God. Alle Menschen der Menschheitsgeschichte stehen vor Gott. Who? Der chose to live a life of death separate from God. Alle, die es so gewählt haben, ein Leben des Todes zu leben, getrennt von Gott. Who may have believed that there was a God, die vielleicht geglaubt haben, dass es einen Gott gibt, but did not fear him enough, aber ihn nicht genug geachtet haben, to put themselves under his mercy, dass sie sich seiner Barmherzigkeit anvertraut hätten. Psalm 103 says, his mercy, Psalm 103, da steht, seine Barmherzigkeit ist so hoch wie die Himmel denen gegenüber, die ihn fürchten. In Johannes 5 steht, da gibt es Menschen, die Gutes getan haben, die werden zum Leben auferweckt. Und jene, die Böses verübt haben, werden für das Gericht auferweckt werden. I need to know, the difference between what is good and what is evil. Dann muss ich ja wissen, was der Unterschied ist zwischen gut und böse. How many people think this is good? Wie viele glauben, das Folgende ist gut? Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today. Danke heute. That I'm not like one of these. Dass ich nicht so bin wie die da. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I read my Bible. Ich lese meine Bibel. I come to church. Ich komme in die Gemeinde. I give to the poor. Ich gebe den Armen. I fast. I pray. Ich faste. Ich bete. Thank you, God. Danke, Gott. That I'm not like one of these. Dass ich nicht wie die da bin. How many people think that's good? Wie viele glauben, dass das gut ist? That person thought that was good. Jene Person dachte, dass das gut wäre. They lived their life thinking they were doing good. Sie haben ihr Leben gelebt im Glauben, dass and sie God Gutes said, NG. tun. Und Gott sagt, NG. Nicht gut. Nicht gut. No good. NG. That's no good. Das ist nicht gut. And Jesus said, that man. Und Jesus sagt, jener Mann. He left the temple unjustified. Ist vom Tempel weggegangen, ungerechtfertigt. How many people think this is bad? Wie viele glauben, Folgendes ist schlecht? Lord, I've killed someone. I steal. Herr, ich habe jemanden umgebracht. Ich stehle. I lie. Ich lüge. I lust. Ich habe Gelüste. I'm angry. Ich bin ärgerlich, wütend. I'm selfish. Ich bin selbstsüchtig. I do everything. Ich mache alles. I hate everybody. Ich hasse alle. I hate life. Ich hasse das Leben. I hate you. Ich hasse dich. Forgive me. Vergib mir. Be merciful to me, the sinner. Sei mir gnädig, dem Sünder. People think that that's good. Wie viele glauben, dass das gut ist? See, that's good. Seht ihr, das ist gut. And God says, that's good. Gott sagt, das ist gut. And those who do good deeds, und jene, die gute Taten vollbringen, that God says is good, von denen Gott sagt, dass sie gut sind. It doesn't mean I can live all my life like hell and then at the end say, I'm sorry. Das heißt nicht, dass ich das ganze Leben die Sau rauslassen kann und am Ende sagen kann, es tut mir leid. You might not get the chance to say you're sorry. Vielleicht kommst du gar nicht mehr dazu zu sagen, es tut mir leid. You know, a lot of people think like that. Viele Leute denken so. What's the best good deed I can do? Was ist die beste gute Tat, die ich vollbringen kann? Well, let's ask Jesus himself. Fragen wir Jesus selber. Lord, what is the work? Herr, was ist das Werk? Hey, if you want us to do good things in chapter 5. Hey, wenn wir gute Dinge tun sollen in Kapitel 5. You don't mind if we ask you what the good thing is in chapter 6. Dann hast du doch nichts dagegen, wenn wir fragen, was das Gute ist in Kapitel 6. They said therefore to him in verse 28. Vers 28, sie sagten zu ihm. So what shall we do? Was sollen wir tun? That we may work the works of God. Damit wir die Werke Gottes wirken. I mean, we want to be one of those people. Also wir wollen schon einer Teil sein von den Leuten. Who are raised to life. Die zum Leben erweckt werden. So what do we do? Was sollen wir tun? This is the work of God. Jesus antwortete und sprach: Dies ist das Werk Gottes. This is the work of God. Dies ist das Werk Gottes. That you believe in him who he has sent. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. That's the work of God. Das ist das Werk Gottes. This is how we overcome the second death. So überwinden wir den zweiten Tod. Because the second death is when I am separated from God. Denn der zweite Tod bedeutet, dass ich von Gott getrennt werde. For eternity. Eine ganze Ewigkeit lang. In an immortal body. In einem unsterblichen Körper. I am separated from God. Ich bin getrennt von Gott. Because I am judged according to my own thoughts. Weil ich gemäß meiner eigenen Gedanken gerichtet werde. It was the very thing I cried out my whole life. Das war genau das, was ich mein Leben lang verkündet habe. Where is God? Wo ist Gott? I don't need God. Ich brauche ihn nicht. Where is he now? Wo ist er jetzt? When this tsunami thing happened. Wo diese Tsunami gekommen ist. Where's God? Wo ist Gott? No, he's on his throne. Er ist auf seinem Thron. He's on his throne. Er ist auf seinem Thron. We don't know what happened behind the scenes. Wir wissen nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt. We don't know how many tsunamis God prevented. Wir wissen nicht, wie viele Tsunamis Gott verhindert hat. In the last 50 years. In den letzten 50 Jahren. We don't know. Das wissen wir nicht. 10, 15, 20, 50. 10, 15, 20, 50. He let one happen. Einen hat er zugelassen. Physical death is not what he wants us to fear. Vom physischen Tod möchte er nicht, dass wir uns fürchten, obwohl wir ihn fürchten. Obwohl er möchte nicht, dass wir ihn fürchten, sondern den zweiten Tod. And the books were opened. Und die Bücher wurden geöffnet. And those who were standing before the great white throne, und jene, die vor dem großen weißen Thron standen, were judged according to their deeds, wurden gemäß ihrer Werke gerichtet. Not according to mercy and grace. Nicht gemäß Barmherzigkeit und Gnade. If I put my faith in Jesus Christ, wenn ich an Jesus Christus glaube, my judgment goes on Christ, geht mein Gericht auf Christus, because I believe that he was the Lamb of God, weil ich glaube, dass er das Lamm Gottes war, who God put on the cross, den Gott, das Gott aufs Kreuz getan for my hat, judgment, für mein Gericht. This is what we believe. Daran glauben wir. And when I say, Lord Jesus, be my Savior, und wenn ich sage, Herr Jesus, sei mein Retter, I'm saying, take my judgment. Sage ich, nimm mein Gericht. Take my bad deeds, take my deeds. Nimm meine Taten, meine schlechten Taten. Give me yours. Gib mir deine. And I pass judgment. Und ich gehe vorüber am Gericht. Exodus 12, 13. 2. Mose 12, 13. When I see the blood on the doorpost, wenn ich das Blut auf den Türpfosten sehe, the angel of death will pass over. Wird der Todesengel vorübergehen. And when God sees the blood sprinkled on our hearts, und wenn Gott sieht, dass das Blut auf unserem Herzen gesprengt ist, his judgment passes over. Dann zieht sein Gericht vorüber. And I am saved from the second death. Und mir wurde der zweite Tod erspart. Through the sacrifice of Jesus Christ. Durch das Opfer Jesu Christi. Who died for the sins of the whole world. Der für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. 1 John chapter 2 and verse 2. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 2. And in Acts chapter 13. Und in Apostelgeschichte 13. Verse 34. Vers 34. God said, Peter said, now I realize. Sagt Petrus, jetzt erkenne ich. God is not a respecter of people. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Everyone is welcome to him. Jeder ist ihm willkommen. Anyone who fears him from anywhere is welcome. Jeder, der ihn achtet von überall, ist ihm willkommen. God has not left himself without testimony. Gott hat sich nie unbezeugt gelassen. The creation speaks of the creator. Die Schöpfung spricht vom Schöpfer. The rising of the sun every day. Jeden Tag geht die Sonne auf. Speaks of the creator. Das spricht vom Schöpfer. The beauty of nature. Die Schönheit der Natur. Speaks of his character. Spricht über sein Wesen. And Jesus Christ on the cross. Und Jesus Christus am Kreuz. Speaks of his mercy and grace. Spricht von seiner Barmherzigkeit und Gnade. The second death. Der zweite Tod. Is what we need to fear. Den, vor dem sollen wir uns fürchten. And what we need to be thankful for. Und wofür wir dankbar sein sollen. That we will never experience if. Dass wir ihn nie erfahren werden, wenn. We've put our faith in Jesus Christ. Wir an Jesus Christus glauben. Now I know what some people are going to think. Ich weiß, was einige von euch jetzt denken werden. What about the people who never heard of Christ? Was ist mit den Leuten, die nie von Christus gehört haben? Number one, erstens, if they've never heard of Christ, wenn sie nie von Christus gehört they haben, will never experience on earth, werden sie auf der Erde nie the assurance, die Sicherheit erfahren, that they, dass sie, they will never experience the assurance of being with God after physical death. Sie werden niemals die Sicherheit erfahren, dass sie bei Gott sein werden nach dem physischen Tod. But aber God sees the heart. Gott sieht das Herz. And you can read Romans chapter 2. Und ihr könnt Römer Kapitel 2 lesen. All about the Gentiles. Da geht es nur um die Heiden. Who never heard the gospel. Die nie das Evangelium gehört haben. But have a testimony in the heart. Aber im Herzen ein Zeugnis and haben. God will judge them according to the light they knew. Und Gott wird sie gemäß dem Licht richten, das sie kannten. For us today. Für uns heute. We have assurance. Wir haben die Sicherheit. We have assurance that if we die tonight. Wir haben die Sicherheit, dass wenn wir heute Abend sterben. Because our faith is in Christ. Weil unser Glaube in Christus ist. We will be free from the second death. Dass wir vom zweiten Tod befreit we sind. Will not be judged according to our deeds. Wir werden nicht gemäß unserer Werke gerichtet. At the white throne. Nicht am weißen Thron. Throne of judgment. Nicht am Gerichtsthron. Heaven or hell. Wo es geht um Himmel oder Hölle. We will be judged before the judgment seat of Christ, our Savior. Wir werden gerichtet am Richterstuhl Christi, unseres Erretters. And he will judge us. Und er wird uns richten. According to the deeds we did by his grace. Gemäß den Taten, die wir vollbracht haben durch seine Gnade. As far as reigning with him. Was das mit ihm herrschen anbelangt. Something much different. Das ist was ganz ganz anderes. So tonight I just would like to thank the Lord. Also heute Abend möchte ich einfach dem Herrn danken. For delivering us. Dass er uns befreit hat. From the second death. Von dem zweiten Tod. And I would like to pray for people tonight. Und ich möchte halt heute Abend für Menschen beten. Whose lives have been destroyed. Deren Leben zerstört wurden. Who maybe were headed for the second death. Die vielleicht dem zweiten Tod entgegengingen. And maybe because of this distress. Und vielleicht durch diese schlimme Vorfahren. May turn to God. Durch diesen Vorfall sich zu Gott gekehrt haben. And those who are already with God. Oder die schon bei Gott sind. May have a ministry. Dass die einen Dienst haben. To people who don't know God. Für Leute, die Gott nicht kennen. We want to take we want to put together a fund. Wir wollen einen Fonds zusammen. And we already have people who are asking for it. Wir haben schon Menschen, die sich danach erkundigen. I think we can raise between 75 to 100,000 euro. Ich glaube, dass wir zwischen 75.000 bis 100.000 Euro zusammenkratzen können. That we can use. Die wir benutzen können, to rebuild some community in Southeast Asia. Um eine Gemeinschaft in Südostasien wieder aufzubauen. That can be a place of mission for the rest of our lives. Das kann eine Missionsstation sein für den Rest unseres Lebens. And this is what I want us to be praying for. Und dafür möchte ich, dass wir beten. Somewhere in down there, somewhere. Irgendwo da unten. God has a spot for us. Hat Gott einen Platz für uns. It's our task, our duty. Das ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe. He's reserving it for us. Er behält es für uns zurück. And he's saying to us, I want you to pour out my love to that community. Und er sagt uns, ich möchte, dass ihr meine Liebe in diese Gemeinschaft bringt. I want you to turn this curse into a blessing. Ich möchte, dass ihr diesen Fluch in einen Segen umwandelt. Amen. Amen. Let's pray tonight. Beten wir heute Abend. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. For being Lord of all. Dass du der Herr aller bist. Thank you for being in control. Danke, dass du alles unter Kontrolle hast. Alle Dinge, die passieren. And Lord, we do pray tonight. Und Herr, wir beten wirklich heute Abend für jene Menschen. And for our role. Und für unsere Rolle. What do you want us to do, Father? Für das, was du möchtest, was wir tun, Vater. We pray that we would be in unity with all the churches of the world. Wir beten, dass wir in Einheit sein mögen mit allen Gemeinden der Welt. That we might together bring Christ to this region of the world. Dass wir zusammen gemeinsam dieser Region Christus bringen können. To India like never before. Nach Indien so wie noch nie zuvor. We pray, Lord Jesus. Das beten wir, Herr Jesus. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht gibt es jemand unter uns. If you died. Wenn Sie sterben. You have no assurance. Sie haben keine Sicherheit. That you will be saved from the second death. Dass ihnen der zweite Tod erspart bleibt. The Bible says that Jesus came to destroy death. Die Bibel sagt, dass Jesus kam, um den Tod zu zerstören. O death, where is thy sting? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Where is thy victory? Wo ist dein Sieg? Would you pray with me tonight? Wollen Sie mit mir beten heute Abend? Receive Jesus as your Savior. Und Jesus als Ihren Erretter annehmen. Just say, God, forgive me. Sagen Sie einfach, Gott, vergib mir. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I want to do something right. Ich möchte etwas richtigstellen. I want to put my faith in Jesus. Ich möchte meinen Glauben auf Jesus setzen. I don't want to be your judge. Ich möchte nicht dein Richter sein. You created the universe. Du hast das Universum geschaffen. And that's your business. Das ist deine Aufgabe. I want to humble myself before you. Ich möchte mich vor dir demütigen. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. This last hour. In dieser letzten Stunde. Of 2004. Von 2004. Be my savior. Sei mein Erretter. Wash me clean. Wasch mich rein. Through the blood of the cross. Durch das Blut des Kreuzes. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.